Die Entkoppelung von den Erträgen sollte der Überproduktion entgegenwirken und die Landwirtschaft weniger intensiv machen, zumal die EU ihre Direktzahlungen seit 2013 an moderate Umweltauflagen knüpft. So müssen die bäuerlichen Betriebe, um den Höchstbetrag zu erhalten, zum Beispiel eine gewisse Diversität an Feldfrüchten anbauen. Die Zuweisungen aus der ersten Säule machten in der Vergangenheit knapp ein Drittel der Betriebseinkommen aus und stellen mithin einen sehr entscheidenden Einnahmeblock dar. Die zweite Säule dient der ländlichen Entwicklung und vergütet unter anderem freiwillige Maßnahmen zum Schutz der Agrarumwelt und des Klimas. Darunter fallen zum Beispiel in Deutschland das Schaffen von Lebensräumen für wildlebende Tier- und Pflanzenarten, aber auch der Ökolandbau und das Tierwohl. Die Maßnahmen unterscheiden sich nicht nur von Land zu Land, sondern sogar von Bundesland zu Bundesland und können Verschiedenes umfassen. Etwa Formen der Bewirtschaftung, die den Feldhamster schützen. Feldlerchenfenster in Feldern. Das sind künstlich angelegte Lücken in ansonsten dichten Ackerbeständen für Feldlerchen, Rebhühner oder Feldhasen. Oder das Beweiden von Grünland. Die Fördermittel aus der zweiten Säule spielen allerdings eine untergeordnete Rolle. Sie standen bisher im Schnitt für rund 4% des Betriebseinkommens. Dieses System von Unterstützungen hat in den letzten Jahren weder die Umwelt in dem Maß geschützt, wie es nötig wäre, um Biodiversität auf Dauer auch für die Produktion von Nahrungsmitteln zu sichern, noch hat es zu einem guten Leben der Bäuerinnen und Bauern beigetragen. Diese stehen vielmehr unter enormem Stress. Zwar hat die EU in der neuen Förderperiode, die seit 2023 gilt, einige Reformen eingeführt und weitere versprochen, die durchaus positiv zu bewerten sind, auch wenn ein Teil dieser Veränderungen wegen des Ukraine-Krieges in Deutschland einmalig ausgesetzt ist, wie es aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium hieß. So sollen nun ein Viertel der Direktzahlungen an sogenannte Eco-Schemes gehen. Das bedeutet, es gibt extra Gelder für Blühflächen, erweiterte Fruchtfolgen oder artenreiche Wiesen und ähnliches mehr. Wer sich solche Mittel sichern möchte, muss dafür Leistungen für Umwelt- und Klimaschutz oder Biodiversität erbringen, die über die allgemeinen Auflagen an Umwelt- und Klimaschutz hinausgehen.